warum Potemkin keine Romane hätte schreiben sollen. Oder les mich als Buch und reiß mich in Seiten. Vielleicht bin ich auch gar nicht Manuel Neuer. Ich bin gekommen, um euch die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit und nicht als die Wahrheit. Die komplette, ungeschönte Wahrheit. Lücken und schonungslos. Full disclosure. Volle Transparenz, in my opinion, to be honest. Es wird nichts vage und keine Antwort schuldig geblieben. Keine Fragen offen gelassen sein und werden. Kein Zweifel soll auf. Ich bin gekommen und als offenes Buch will ich gehen. Was sag ich als loser Stapel, Zettel, Fetzen, Phrasen, Buchstaben? Ich werde mich komplett auseinandernehmen und ihr dürft mich nach Lust und Belieben wieder zusammensetzen. Vielleicht, ja. Ja, vielleicht ja zu jemandem, was einen Hund besitzt, seit neuestem erst und leicht überfordert ist damit. Aber das Internet weiß zum Glück, wie oft man einen Bernardiner füttern muss am Tag und womit und überhaupt. Das Internet weiß viel zu viel darüber, wie oft man einen Bernardiner füttern muss am Tag und womit überhaupt. Vielleicht bin ich jemand, was jetzt ein bisschen enttäuscht ist, weil der Bernardiner nicht so flauschig ist, wie er bei Heidi ausgesehen hat, oder weil ein Bernardiner nicht in einer Stadtwohnung wohnen kann und weil ein Chihuahua ein schlechter Ersatz ist für einen Bernardiner. Vielleicht hasse ich einfach Hunde auch. Allein wie sie riechen, obwohl sie doch selber angeblich so einen guten Geruchssinn haben, da passt irgendwas nicht zusammen. Something does not add up here. Das ist mir alles nicht ganz geheuer. Ja, und vielleicht habe ich ja auch krass Angst vor Hunden, so ganz grundlos, oder weil mir mal das Nachbarskind als Hund verkleidet in den Unterarm gebissen hat. So mittelleicht, aber bis die Abdrücke waren da halt schon. So wie damals, wo mir endlich der Gips vom Unterarm gesägt wurde, diese Abdrücke von den gipsgetränkten Netztüchern auf der weißen von der Sommersonne und dem Seewasser unberührten Vorschuhkindhaut. Aber vielleicht ist das gar nicht passiert und ich habe mir vielmehr mit 17 den Haxen, mit 29 das Schlüsselbein oder als Baby die Schädeldecke gebrochen. Sagt ihr es mir? War ich Punk als Teenager oder Goff oder Krocher? Habe ich mir damals exzessiv die Haare gefärbt, dass sie nun aus Not so kurz sind, oder habe ich erst vor kurzem zum allerersten Mal Strähnen blondiert? Oder doch viel mehr Färbepaste mit späterem Abschwören in der Öko-Hippie-Unverpackt-Antikonsum-Mehrweg-Ära, die als letztes Aufbäumen der inneren Pygmy nötig war, für die nächste mittelfristige, sich aber endgültig anfühlende Lossagung von eh allem. Wie alt bin ich überhaupt? Wie hoch ist die Zahl, die die mehreren oder wenigeren Jahre in diesem Leben ausdrückt? Und was ist mir in diesen ganzen Jahren passiert? Wurde ich etwa geboren? Habe ich geschrien und gegessen? Wurde ich fallen gelassen? Stichwort Schädeldeckenbruch. Und wenn ja, mit welcher geilen Story erklärt sich das, dass ich das überlebt habe? Wollte ich einen Hund als Kind oder eher unbedingt im letzten Sommer, die keine Schulferien waren, mit Anlauf und kopfüber in den See springen? Mit dem Schädeldeckenbruchnaht voraus, habe ich das gemacht oder hatte ich einen dies verunmöglichenden Gips am Unterarm? Habe ich mir die Schädeldeckenbruchnaht an der Wasseroberfläche wieder aufgeschlagen? Apropos, überlebt habe ich meine Mutter schon überlebt? Mein Vater? Und bin ich überhaupt alt genug, dass das eh nicht richtig, richtig schlimm wäre? Wie viele meiner Großeltern leben noch? Habe ich überhaupt welche? Habe ich Augen, eine Lunge? Wie viele Nieren habe ich noch? Habe ich Beine? Vielleicht habe ich keine Beine oder welche, die ich ablegen kann. Vielleicht hat sie mir ein Löwe abgebissen oder ein Nachbarskind oder ein Chihuahua oder ein als Nachbarskind verkleideter Chihuahua. Vielleicht habe ich so viele Beine, dass eines weniger eh nicht richtig schlimm wäre. Was meint ihr? Vielleicht habe ich ja die Schule abgebrochen, vielleicht dreimal, oder das Studium, vielleicht drei davon, vielleicht auch eines dreimal, oder war ich überhaupt auf der Uni oder überhaupt in der Schule, sondern wurde vielmehr von einem Rudel Wölfinnen gelehrt, bis mir ein Bart wuchs und Sackhaare, und dann musste ich zu den Ottern oder Flamingos übersiedeln, die alle eine Variation von Aretra hießen, Enetra, Anetra, Anita, Enita, Evita, Elviras, Elvis und so weiter, und vielleicht ist mein engster Bezugsflamingo Anti ums Leben gekommen, als er mich vor einem alten Ligatorenangriff rettete. Und ich musste vor Trauer vergehen und das aus Scham abhauen. Vielleicht ist das aber auch gar nicht passiert. Und ich bin von zwei liebevollen, aber normalen, sogar heterosexuellen Menschen, sogar genau von denjenigen, die mich auch erzeugt haben, aufgezogen worden. Und ich habe nicht mal die Schule abgebrochen. Vielleicht habe ich sogar echt weirde Sachen gelernt in der Schule, Russisch zum Beispiel, und bin jetzt ganz stolz darauf, dass ich weiß, dass Potemkin gar nicht Potemkin, sondern Potjomkin hieß. Und dass es inmitten von Potemkin nur ein Transkriptionsfehler ist. Das ist das EA. Das hätte ich die Schule auch abbrechen können. Habe ich aber nicht. Ich habe mir nicht mal die Haare gefärbt, geschweige denn selber. Nicht mal ein Piercing habe ich gehabt oder einen gebrochenen Finger. Nicht mal ein gebrochenes Herz. Okay, ja, das ist effektiv zu absurd. Lest mich als Buch und reißt mich in Seiten. Vielleicht bin ich gar nichts davon. Vielleicht bin ich Manuel Neuer und gleichzeitig auch nicht Manuel Neuer. Vielleicht bin ich unheimlich gelangweilt, dass diese alte Werbung noch immer zitiert wird. Vielleicht bin ich diese Werbung oder diese eine Regal-Süßigkeiten-Werbung. Vielleicht bin ich sie alle sowieso sämtliche Dinge, die bekannte Werbung haben, die ich hier aufführen wollte. Aber vielleicht hasse ich ja Werbung so sehr, dass ich sie nicht mal in künstlerische Entfremdung reproduzieren will. Auch wenn oder vielleicht vor allem deshalb, weil es für so scheiß viele Dinge Werbung zu machen gibt. Aber es gibt halt wirklich einfach auch andere Kühlregal-Süßigkeiten. In eurer Zusammensetzung der Zettel und Fetzen bin ich vielleicht chronically online. Vielleicht bin ich ein Meme. Ich denke, wir nähern uns der Sache. So Drake-Meme, oben kein Internet, unten Internet und voll fein damit und gar nicht belastet. Oder doch Güterzug-Meme, auf dem Bus steht Katron und oder was auch immer mein Name ist und auf dem Zug steht so viel Internet, genauer gesagt viel zu viel fucking Kurzvideos. Oder das Meme mit der Anime-Figur, die auf einem Schmetterling zeigt und darunter steht, ist das noch gesund? Und auf dem Schmetterling steht meine Bildschirmzeit. Oder vielleicht bin ich auch Mitglied der Amish und bin gar nicht im Internet, sondern einfach nur erstaunlich gut im mitteleuropäischen Durchschnitts-Millennial-Cosplay dafür, dass ich nicht im Internet bin. Vielleicht mache ich auch selber Internet und habe zu diesem Zweck einen Podcast namens Geröstete Brühwecker mit Max, Werner, Doris und Jürgen. Und dort reden wir über alles, was schön ist und uns nicht das Hirn zersetzt. Und durch diese liebe kreative Tätigkeit heilen wir ein bisschen, weil wir uns mit jeder cuten Idee in unserem Podcast üblern ein wenig selber finden, wie in einem sehr kleinen Ort in Tiroler Oberland. Vielleicht ist dieser Podcast auch eine Kurzvideoserie oder eine Blue Skies Community oder ein Discord-Channel oder ein Forum für Fanfiction oder eine Lesebühne oder eine Community-Radiosendung. Und ich habe diesen Text 5 Minuten vor Beginn des Podcasts, der Kurzvideoserie, der Blue Sky Community, des Discord-Channels, des Forums für Fanfiction, der Lesebühne oder des Community-Radiosendung geschrieben. Vielleicht improvisiere ich gerade darüber, was mir passiert ist und was nicht, was ich bin und was eben nicht. Oder vielleicht habe ich mein Leben lang, all diese 67 Jahre lang, an diesem Text gesessen. Vielleicht reihe ich die Seiten gerade schon fein säuberlich in der richtigen Reihenfolge vor euch auf. Vielleicht trete ich auch in euren Stapel, denn es kann keine gute Zusammensetzung geben. Vielleicht sitze ich an einem Endgerät für Podcasts, Kurzvideoserien, Blue Sky, Discord, Fanfiction oder Radiosendungen in einer mittelgroßen Stadt in Mitteleuropa und höre und lese und sehe einen Text wie zum verstreuten Seiten durchforsten und zum frenetischen zu einem sinnhaften Buch zusammenzusetzen oder wie zum Zauberwürfel lösen oder wie zum Fehlersuchen im Quellenverzeichnis einer wissenschaftlichen Publikation oder wie zum durch eine Straße gehen und hinter den Fenstern flackert kein Licht, da schaut keiner fern, da sterben keine Pflanzen, auch wenn sie keiner gießt. Da ist meist nur eine Wand vorne und die schaut zutraulich und liest und liest und liest mich vor zur nächsten Wand und zur nächsten Wand und zeigt mir die Straße, mit der sie mir die ganze Stadt erklären will. Mit dieser Filmsetstraße mit von klapprigen Gerüsten getragenen Wänden, gesäumten Straßen in einer mittelgroßen Stadt in Mitteleuropa, die es gar nicht gibt. Vielleicht lerne ich an diesen Wänden mehr über die Stadt als von denen, die zu einem vollständigen Gebäude gehören, das sogar unterkellert ist, vielleicht. Wo die Abgründe eingewächst in der selbstgetischlerten Holzstellage vor sich hin fermentieren. Aber vielleicht will ich die Häuser gar nicht kennenlernen, vielleicht bin ich Katharina die Große und ihr seid Potjomkin und ich bin absolut zufrieden mit dem Zettelstapel, die ihr mir hingestellt habt und ich schlendere mit meinem Tross durch die hübschen Reihen und erfreue mich an der ästhetischen Glätte. Aber hinter manchen Fenstern flackert's halt doch. Lesevorschläge. Bitte den die Titel mitlese. Finde recht hohes Tempo ganz schön bei dem Text, dass dann ab was ich bin und was eben nicht langsam rausgenommen wird für ein getragenes Ende. Bei Katron oder was auch immer mein Name ist, kann Lesi deren eigenen Namen statt Katrin einfügen. Bei Interesse, Potomkin muss nicht doppelt gelesen werden. Klammer nur als Aussprachehinweis, falls Lesi nicht kyrillisch lesen kann.